Machen wir jetzt eigentlich gar kein Intro mehr, sondern wir reden einfach los? Wir quatschen witzig, einfach, oder? Ja, wir quatschen einfach drauf los, denn das ist doch geil. Ey Leute, Druck hier drücken, Leute. Ja, ich habe wirklich Rücken. Also das, und ich weiß nicht wovon. Ich weiß einfach nicht wovon. Ist das morgens so, wo du aufgestanden bist, oder was? Das fing so schleichend an, ne? So vor ein paar Tagen. Und dann wurde es immer mehr. Und ja, und jetzt ist es, also ich habe natürlich Termine und so, jetzt MRT auch noch und bla, und dann gehen wir da die ganzen Sachen mal auf den Grund. Ich dachte, das wäre nur so eine Verspannung gewesen. So fühlte sich das zu Anfang an, ne? Aber ist es nicht. Ja, dann drücke ich mal dir die Daumen, dass du nicht so endest wie meine Wenigkeit mit Rücken und LKW fahren. Nee, lieber nicht. Also, nein. Ey, hier, apropos LKW fahren. Ja, also sollten wir. Wir stehen ja sowieso bald alle, ne? Alle LKWs. Wir stehen bald alle. Ja, kein AdBlue mehr, ne? Ja, Mann. Ey, gut, dass du genau weißt, was ich meine. Das natürlich. Ist so geil. Ey, das ist. Ich reg mich darüber seit Tagen auf und wollte ein Video machen, dass das irgendwie niemanden interessiert, ne? So, ja. Ich meine, von der Regierung her. Ja, das ist auch unverständlich. Ich denke, hä? Vielleicht haben die AdBlue an sich überhaupt nicht auf dem Zettel. So, das kann natürlich sein. Wie immer. Ja. Wie kann man aber das nicht auf dem Zettel haben? Ich meine, es gibt noch ein Werk. Ich glaube, das ist jetzt nur das BASF-Werk, Leute, was AdBlue produziert. Mhm, genau. Und das andere, ich sag jetzt mal Hauptwerk, die darauf spezialisiert sind, das ist aufgrund der gestiegenen Gaspreise, hat die Produktion stillgelegt. Ja. So. Und jetzt haben wir nämlich den Salat. Jetzt. Entweder das AdBlue wird exponentiell teurer, wo ich stark von ausgehe, und ja, viele Speditionen dann da auch wieder finanzielle Probleme mitbekommen. Mhm. Oder es kommt irgendwann zu Engpässen. Und dann stehst du da mit deinem LKW, willst AdBlue tanken, hast nix. Und dann fährst du mit 20 über die Autobahn oder was? Ja, ich glaube. Ich weiß nicht, wie ist das bei DAF? Der DAF ist bei 25 denn abgeriegelt. Das ist doch ein gutes Tempo, oder nicht? Also. Alter, das ist wirklich schlimm und dass ich warte die ganze Zeit, dass seitens der Regierung irgendwie da ein Notfallplan herbeigerufen wird, aber es ist nicht mal die Rede davon. Also nee, null. Gar nicht, ja, ich weiß. Und ich weiß, es gibt halt mehrere Wege, AdBlue zu produzieren. Ich weiß nicht, ob du dich mit dem Thema beschäftigt hast. Ich kurz Nein, nur, bitte. Also es ist jetzt gefährliches Halbwissen, was ich hier verbreite, glaube ich. Also man kann halt AdBlue auf mehreren Wegen herstellen und über Erdgas war es halt bis jetzt am günstigsten. Ja. Und deswegen hat man den Weg gewählt. Und ja, das ist jetzt wohl vorbei, ne? Krass. Ja, das also, ist. Es gibt, glaube ich, einen AdBlue-Ersatzstoff, habe ich irgendwo gestern irgendwas gelesen. Aber ich weiß nicht, wie und was und warum. Okay. Aber ob das dann auch mit der Technik funktioniert und hin und her, also es ist ja fälschlich auch, dass andere sagen, okay, da pinkelst du rein, das funktioniert nicht. Nee, leider nicht, ne? Wir machen ja mal Witze drüber. So, ja. Ja, Harnstoff kannst du auch reinpinkeln und so. Ja. Nee, funktioniert leider nicht, ne? Also der Herstellungsprozess genau. Ist schon ein bisschen aufwendiger von dem AdBlue, aber im Grunde genommen ist es halt tatsächlich Harnstoff, ja. Ja. Du kannst drauf reinpinkeln, wird jetzt der LKW deswegen nicht auseinanderfallen, aber um das zu. Also, ich meine, wie viel willst du pinkeln, damit du deine Tour schaffst? Mehr Kaffee trinken. Oder direkt einen Katheter legen. Ja, Mann. Laufen lassen. Ey, wir lachen drüber, aber ich sag dir, das wird, also dieses. Ich weiß nicht, wie diese Kriegsdebatte. Ich habe da im Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, eine andere Meinung dazu. Also ganz kurz, dass ich das aus dem Kopf kriege. Ich wundere mich gerade, dass ich hier einen Parkschein vom Hannover Flughafen in der Hand halte. Ah, oh, wollen wir weg? Ey, Rainer, ich weiß nicht, wo der herkommt. Ach so, gut. Der ist vom 18.10.21 und der ist auf einmal da. Ich weiß gar nicht, wo der herkommt. Ich habe den hier in der Hand und ich glaube, da war ich bei DAF tatsächlich, glaube ich. Oh, okay. Ich glaube, das war das letzte Mal, wo ich geflogen bin. Aber ich weiß gar nicht, wo der jetzt herkommt. Den wollte ich, glaube ich, steuerlich irgendwie einreichen. Habe ich wieder vergessen. Geil. Läuft. Ah, wieder. Ja, ich weiß gar nicht, wo der jetzt herkommt. Der liegt hier auf einmal. Komisch. Egal. Hier, Kriegsding. Bin ich jetzt echt wirklich zwiegespalten. Ich glaube, dass das Ding gegen Russland wird nicht zu gewinnen sein. Und das ist einfach nur, ich weiß nicht, wie weit man gehen soll, um das eigene Land vor die Wand zu fahren. Also ich bin da jetzt mittlerweile, ganz ehrlich, ich bin da jetzt, ich habe wirklich Angst vor so einem Blackout. Den hab ich also wenn mal der Strom, wenn der Strom weg ist, dann ist das ja nicht einfach nur, dass der Strom weg ist, weil dann funktioniert ja nichts mehr. Telefone, Alarmanlagen, Sicherheitsvorkehrungen etc. Ist ja, dann gibt es Anarchie, Krawall etc. Das ist ganz schlimm. Ja. Auch die Produktion, Warenproduktion fallen dann aus. Dann brauchen wir gar nicht losfahren. Das ist eine Kette. Wenn man darüber nachdenkt, kriegt man echt Angst. Ja, das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Also da hängt so viel von ab. Ich glaube, den meisten ist das gar nicht bewusst, was da gerade passiert. Also was da in Wirklichkeit passiert. So, da ist genau. Das Problem. Ne? Genau. Und die Frage ist, klar ist das nicht richtig, was da Russland macht, aber wenn man es wirklich runterbricht, also ich will mir jetzt keine Feinde machen, aber wirklich runterbricht, was haben wir prinzipiell damit der Ukraine zu tun? Die sind A, nicht mal in der NATO, in der EU, die sind ja, also im Prinzip, weißt du, wie ich das meine? Also wir lehnen uns da wirklich sehr weit aus dem Fenster und ganz ehrlich, bei unserer Regierung, und ich muss einmal politisch werden, das ist eine Katastrophe. Ja, unsere Regierung ist wirklich eine Katastrophe, das ist echt nur. Es hat sich bei mir auch schon eingebrannt, wenn ich was vergessen habe, dass ich dann sage, ich scholze jetzt. Wie schlimm ist denn das, dass man wirklich sagt, ich scholze, weil man damit auf die angebliche Vergesslichkeit unseres Bundeskanzlers doch anspricht und dann... Und dann unser, der Habeck, ich habe das mir nicht getraut, auf meine Facebook-Seite zu posten. Mhm. Aber hast du das gesehen bei der Maischberger mit der Insolvenz? Nein, nein, habe ich nicht. Erklär kurz. Oh, sei einfach froh, dass du es nicht mitbekommen hast. Hast du das wirklich jetzt nicht mitbekommen? Ehrlich nicht, nee. Also, dass er versucht hat, Insolvenz zu erklären? Nee. Und quasi unterm... er hat gesagt zu der Frau Maischberger... Mhm. Weil die halt gesagt hat, also er hat zu ihr gesagt, ich kann das jetzt nicht genau O-Ton wiedergeben, aber nur, dass du es verstehst. Er hat gesagt, dass in der Krise dann halt Bäckereien, die sind ja, die Bäckerlobby ist ja voll ausgeflippt nach dem Teil. Das habe ich mitbekommen. Genau, dass die Betriebe, unter anderem Bäckereien, dann einfach mal nichts produzieren sollen, ein halbes Jahr ungefähr, und danach dann wieder einfach mit der Produktion weitermachen, wenn der Gaspreis wieder niedriger ist. Und dann sagt die Maischberger zu ihm, da sagt die Maischberger zu ihm, also sie war wirklich dann, also sie, du hast gesehen, sie hat Fragezeichen über den Kopf und sagte zu ihm, ja, aber Herr Habeck, wenn die ein halbes Jahr nichts produzieren, dann haben die ja auch keine Einnahmen, dann gehen die ja insolvent. Und dann meinte er, die müssen ja da nicht insolvent gehen, wenn die nichts produzieren, sie können das Ganze ja dann aussetzen. Und dann sagte sie, ja, aber wenn die 6 Monate lang, haben die ja weiterhin Kosten, Lohnkosten, Betriebskosten, es kostet ja alles Geld, aber die haben keine Einnahmen. Mhm. Das heißt, die würden dann ja, die müssen ja dann insolvent anmelden. Dann meinte er, müssen sie ja nicht. Sie könnten nach 6 Monaten dann einfach weiter produzieren. Und dann meinte sie, aber dann wäre das Insolvenzverschleppung. Ja, genau. So, und dann meinte er, also du hast dann gesehen, er kam dann ins Trudeln und er wusste dann auch nicht, wie er diese Insolvenz oder da seine Idee da erklären wollen würde. Und ich habe da gesessen, habe mir das angeguckt und habe gedacht, ist das jetzt dein Scheiß Ernst? Wie willst du denn jetzt? Guck mal, meine Hundepension. Ich habe 2 Festangestellte und dann noch 450 Euro Kräfte. Mhm. So, wenn ich jetzt sage, okay, wir nehmen jetzt keine Hunde auf, für ein halbes Jahr. Dann habe ich aber ein halbes Jahr, wo ich Pacht bezahlen muss und ein halbes Jahr, wo ich meine Mitarbeiter bezahlen muss. Aber wovon? Ja, richtig. Wenn du keine Einnahmen hast, kannst du ja nicht bezahlen. Ja, und wir haben da zwar natürlich Rücklagen, aber die halten kein halbes Jahr. Da wollte ich gerade drauf zurückkommen, auf die Rücklagen. Was denkt denn er, was die Bäcker so für Rücklagen haben? Ja. Dass die ein halbes Jahr überbrücken können. Anscheinend. Ich war fassungslos. Und dann denke ich, und der ist ja Studierter, was ist der, Philosoph, nee, nicht Philosoph, sondern hier Bücher-Dings schreibe, hier bla bla, hat der studiert. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben Leute an Posten sitzen, also haben wir ja schon gerade was Verteidigungsministerium angeht, sind wir ja eigentlich geschichtlich einsame Spitze, dass wir immer Leute da sitzen haben, die davon überhaupt keine Ahnung haben. Ja. Und jetzt haben wir Leute, also wenn man es mal runterbricht, ja, wir haben einen Bundeskanzler, der zu allem nichts sagt und wenn er was sagen möchte, hat das eh vergessen. Dann haben wir eine Verteidigungsministerin, die mit Stöckelschuhen zu den Soldaten ins Feld aufmarschiert und überhaupt keine Ahnung hat. Wir haben eine Außenministerin, die sich wundert, die dann solche Aussagen macht, so wie Tierpanzer, also wie das Tier, Tierpanzer, wo kommen die denn jetzt her? Also ich meine, ich habe zu meiner Soldatenzeit schon in einem Marder gesessen, also so fremd sind diese Tierpanzer nicht. Ja. Also, und dann halt einen Wirtschaftsminister, der nicht mal Insolvenz erklären kann. Ich sag dir ganz ehrlich, das ist ganz, ganz schlimm, was bei uns in der Regierung rumläuft. Das ist wirklich schlimm. Also, wir sind, glaube ich, einer der wenigen Länder, die tatsächlich ihre Posten nicht nach Kompetenz. Richtig, verteilen. Also in ganz vielen Ländern ist das so, dass der Verteidigungsminister zum Beispiel tatsächlich beim Militär war, ne? Und bei uns nicht. Oder der Gesundheitsminister kommt wirklich aus der Medizin zum Beispiel. Das ist bei uns alles nicht, ne? Das sind, ich glaube, die Plätze werden halt so, das ist mein Gefühl, so random verteilt. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist einfach Lobbyismus. Das ist einfach hier so Hin- und Herschieberei, so okay. Es ist ja tatsächlich so, die Regierung mit den meisten Stimmen, die können sich dann verhandeln die ja diese Posten, wer welches Amt bekommt. Genau. Und dann schustern sie sich natürlich den Typen, der aus der eigenen Partei ist, dann dahin, wo sie sich am besten vorstellen können. Aber da muss man umdenken. Man muss halt, die haben zwar natürlich Berater, aber ich finde, ein Politiker sollte schon, das ist wie unser Verkehrsminister und der Scheuer, den wir jetzt letztens hatten, also nicht der aktuelle, sondern der Scheuer davor, ist ja mit einer der schlechtesten Verkehrsminister, die wir hatten. Ja, ja. Und dass das alles so nicht funktioniert, weil die Leute keine Ahnung haben von dem, was sie da machen, das behaupte ich jetzt einfach mal, da muss umgedacht werden. Das ist ganz schlimm. Ja, ist es auch. Finde ich genauso. Also. Genau, und unser Verkehrsminister hat jetzt wahrscheinlich auch wieder nicht auf dem Schirm, dass das AdBlue knapp werden könnte. Es heißt ja nicht, dass es knapp wird, aber es kann ja knapp werden. Und dann bricht die Versorgung, also die Infrastruktur der Versorgung einfach zusammen. Und dann war's das. Ja, genau. Also wir brauchen den Leuten nicht erklären, was passiert, wenn kein Sprit mehr kommt, die Produktion nicht abgeholt wird oder Rohstoffe angeliefert werden. Das braucht man den Leuten, glaube ich, nicht erklären. Das, wenn man da drüber nachdenkt, ist erschreckend. Ja. Oder es fahren nachher nur noch die Oldtimer-LKWs, die doch kein AdBlue brauchen, über die Straßen. Ja, und dann, oh nee, und das ist ja schlimm. Die Grünen, die würden dann eher sagen, pass auf, die würden eher sagen, man kann das ja in der Werkstatt umstellen, dass das AdBlue nicht gebraucht wird, dann fahren wir halt mit Euro 0. Ja, genau. Aber ich glaube, da würden die Grünen eher an den Umweltschutz denken, als an die als an die Versorgungskette, glaube ich. Ja, das glaube ich auch, ja. Ne? Die würden eher sagen, nee, lieber kriegen wir keine Rohstoffe mehr angeliefert, als wenn wir mal ein, zwei Monate komplett Diesel in die Luft ballern, was 50 Jahre passiert ist vorher. Ja. Also ich habe vielleicht Angst kommt vor. Aus der Politik ja auch so ein geistreicher Vorschlag, mach doch diese Chips rein, wie der ein oder andere Osteuropäer das macht. Das würde mich nicht wundern, wenn so ein Vorschlag kommt. Ich weiß nicht. Also hast du den hast du noch nicht auf meiner Facebook-Seite, habe ich es vorhin gepostet. Hast du den Versprecher wie heißt er denn hier von der CSU in Bayern hier? Söder. Ja. Der hat sich versprochen. Der wollte Crystal Meth sagen, also diese Droge. Ja. Aber er hat Crystal Meth gesagt. Und es gibt ganz viele Memes. Oh nein. Doch, er hat einfach. Und der Lauterbach war witzig, der hat darauf getwittert. Mhm. Und hat dann den Söder-Hops genommen, hat ihn markiert und hat gesagt, irgendwas mit Crystal Meth. Macht er sich keine Sorgen, braucht er sich wenigstens keine Sorgen machen um die Vegetarier. So, also die sind gerade alle lustig in der Politik. Oh, Junge. Das ist doch nicht wahr. Wie war deine Woche? Wie war die Woche? Anstrengend. Von Vollsperrung bis, keine Ahnung, ey, das war schlimm. Das war wirklich really? Schlimm. Ja, ich habe ja so nette Zuschauer im Stream, die sagen dann, ey, da und da hast du 14 Minuten Stau. So zum Beispiel, ne? Ich gucke dann nochmal nach, so zum Abgleichen. Das haut auch immer alles hin. Ich sage, ey, bei 14 Minuten, da fahre ich nicht drum rum, weil wir brauchen für die Umleitung 20, 25 Minuten. Und dann also mit Carraro rein da, ne? Ja. Was natürlich niemand wusste, es war ein Unfall mit einem Tanker und dann war Vollsperrung, ne? Ich denke, so eine Scheiße. Ich denke, da kannst du doch nicht reinfahren. Aber, ja. Ich bin die ganze Woche, ich habe mir so ein App installiert, ich möchte keine Werbung machen. Mhm. Das Coole ist, dass es mit hier mit Apple auf dem Display im Scania-LKW funktioniert. Mhm. Und da habe ich jetzt wirklich zeitgleich hier Verkehrsraumüberwachung und ich bin zweimal die Woche an einer Vollsperrung umfahren. Ja, das zum Leidtragen meiner Community. Es tut mir sehr leid, aber für mich war es sehr entspannend. Das ist so, ne? Ey, Vollsperrung, da ist die Community immer dabei, ne? Immer. Ja, ja. Ich habe sonst so immer um die 400 Zuschauer. Ich stand in der Vollsperrung, habe ich 700. Ich denke, Ist faszinierend, ne? Aber du stehst ja nur. Was ist jetzt daran das Interessante? Du stehst dann einfach nur. Ich hab ja gefragt, was daran so interessant ist. Ich bekomme da keine Antwort drauf. So. Also. Gutes Beispiel. Ich bin mal mit meiner damaligen Frau nach Hamburg gefahren und wir sind tatsächlich auch in eine Vollsperrung geraten. Ich habe gedacht, weißt du was, ich mache meinen Stream an. Mhm. Einfach nur random. Und hatte 200 Zuschauer, weil ich eben in der Vollsperrung stand. Ja, ja. Genau. Das so, was ist denn da? Das passiert doch nichts. Ja, also wenn jetzt da natürlich eine 747 landet vor dir, dann würde ich das verstehen, die Aufmerksamkeit. Aber krass, irgendwer muss das mal erklären. Ja, ja, also ich kann es mir nicht erklären, da bin ich ganz ehrlich. Und ich habe schon Wege gesucht, weil es ist ja auch immer so, auch bei Stau steigt die Zuschauerzahl, bei, wie gesagt, Vollsperrung und sowas. Ich weiß nicht, vielleicht spekulieren jetzt einige darauf, vielleicht einen Unfall zu sehen oder so. Ja, aber da wenn ist der ja weit vor dir, weil vor und hinter dir steht ja alles. Ja, genau, richtig. So, ich war mal. Bist du ausgestiegen? Nee, ich bin nicht ausgestiegen, nee. Nee, nee. Das ist. Ich habe ja mal böse Kommentare bekommen, weil ich ausgestiegen bin. Ich habe, glaube ich, mal drüber gesprochen. Nee, kann ich mich jetzt gerade nicht dran erinnern. Ja, ist ja auch egal. Da hast du geschulzt. Ja, genau. Oh Mann, nee, ich bin da mal wirklich ausgestiegen, um da einfach mal zu filmen und da hatte ich auch einen bösen Kommentar, man darf nicht aussteigen hin und her, aber wenn ich doch pullern muss und es steht doch alles vor und hinter mir, warum darf ich denn dann nicht, wenn vor mir und hinter mir 20 Reihen Autos, LKWs sind, warum darf ich dann nicht aussteigen? Das weiß ich gar nicht, darf man das wirklich nicht oder ist das nur... Ich weiß es wirklich nicht, das ist eine ich poste auch diese Folge jetzt zum ersten Mal in meinen Facebook-Feed und vielleicht kann man eine Facebook-Community, die sehr groß ist, einfach mal reinschreiben... Wenn jetzt einer weiß, darf man wirklich nicht in der Vollsperrung aussteigen? Und wenn ja, warum? Und weil ich sehe es nicht ein, weil man kann sich doch mal die Beine vertreten oder sich mit anderen Leuten unterhalten oder... Weil ja. Wir stehen doch dann da. Also ich würde mir da jetzt tatsächlich auch nichts bei denken, wenn ich aussteige. Ich habe da auch mal gestanden und in einem Video ist die Polizei an mir vorbeigefahren. Da kam der Kommentar auch drunter und die Polizei hat auch... Ich stand da und die Polizei ist direkt an mir vorbeigefahren in der Mitte. Mhm. Und dann hätten die auch angehalten und gesagt, ja, sieh zu, dass du da wieder reinkommst, du Eierkopf. Ja. Aber haben sie ja nichts mehr von mir. Ich habe ja aktive Polizisten bei mir im Chat. Also echte, nicht nur die einfach nur schreiben. Sie, ja, frag doch mal Toto und Harry. Ich frag die einfach, Toto und Harry, sagt er. Die waren cool. Die haben sich auch verstritten, ne? Das, ja, aber schon lange, ne? Das ist irgendwie ganz lange her schon. Wusste ich gar nicht. Aber sind die noch im Dienst? Also machen die noch aktiv Dienst? Das weiß ich gar nicht. Also zumindest nicht mehr zusammen, ne? Nee, die haben sich echt verstritten, ey. Die hatten dann nochmal die sind dann irgendwie nochmal gereist, also nicht im Polizeiauftrag, sondern im Promi-Privatalltag, glaube ich, sind die irgendwo hin und dann danach genau, war Schluss. Genau, nach Amerika rüber, ne? Echt? Ja, genau, und dann haben die doch... Kann man das irgendwo angucken? Das weiß ich nicht. Ich habe das durch Zufall vor Jahren mal gesehen, dass die da rüber sind und amerikanische Polizisten begleitet haben. Das war nice. Oh, krass, okay. Was mir gerade in den Kopf schießt. Ja. Du bist ja auch Telekom-Kunde, ne? Nee, Vodafone, ich würde gerne Telekom-Kunde werden. Ha. Ach so, mobil bin ich Telekom-Kunde, ja. Ja, siehst du, kannst du ja mal gucken und an die Zuhörer, weil ich hatte eine SMS, SMS ist so ein Short-Message-Service, das ist so. Falls das noch jemand kennt, das ist so eine App, könnt ihr auch mal öffnen. Wenn ihr da eine SMS von der Telekom habt, da muss ich ganz ehrlich mal Grüße an die Telekom raus. Das ist jetzt keine bezahlte Werbung oder sonst irgendwas, Leute, das ist einfach nur mal echt Danke. Die haben mir ein Jahr Disney Plus geschenkt. Echt? Okay. Ohne Vertrags... Also nach einem Jahr, nach 12 Monaten endet automatisch das Testabo. Ich habe gedacht, das ist so ein Fangscheiße, dass es sich da verlängert. Nein, nach 12 Monaten hört das auf. Ich habe dann auf den Link da geklickt und dann musste ich mal auf die T-Mobile-Link und dann musste ich meine Handynummer eingeben. Dann wurde das überprüft und dann konnte ich Benutzername und Passwort eingeben. Und ich habe tatsächlich jetzt Disney Plus. Ein Jahr kostenlos. Oha, dann muss ich ja mein normales Disney Plus mal abmelden. Ey, guck mal, ob du die SMS hast, ja, sparst du Geld. Ja, das werde ich ganz sicher machen. Ja. Also danach, gleich, wenn wir fertig sind. Ja, und dann die Leute, die das haben, das ist das Coole bei, wie gesagt, es ist keine Werbung. Ich versuche mir immer zu rechtfertigen, aber man darf ja mal über sowas sprechen. Ich lade mir da, weil ich unheimlich spannend finde, Mayday Alarm im Cockpit. Ja. Du kannst dir die Folgen Discovery. Auch offline. Ja, genau, Discovery gibt's halt auf Disney Plus. Alles. Ja, genau. Und das finde ich halt mega spannend. Und du kannst dir die Folgen runterladen und kannst dir dann offline unterwegs angucken. Und wenn ich halt abgeladen werde, gucke ich immer eine Folge Media Alarm im Cockpit. Ja. So, damit ich das auch mal erwähnt habe. Ist auch eine coole Serie. Ich gucke die gerne. Ja, es ist einfach krass, wie Unfälle da passiert sind, aus welchen Situationen heraus. Ja. Heftig. Und das Krasse ist, ist ja jedes Mal nach einem Unfall wurde ja darauf reagiert und wurde verbessert und deswegen ist halt das Fliegen das sicherste Verkehrsmittel. Das ist einfach krass. Ja. Und da siehst du auch, was für eine Skills praktisch so eine Piloten haben müssen, ne? Das erklärt die lange Ausbildung und so. Ja, also, hat einen Grund, ne? Ja, hat einen Grund. Ich habe heute ein Video hochgeladen, wo ich echt Angst habe. tatsächlich mein Video, das erste in meinem, auf meinem YouTube-Kanal, wo ich echt Angst habe, aber ich glaube, ich habe es richtig gemacht. Ich habe ein Video an Montana Black gemacht. Siehst du, genau, deine Reaktion. Ich habe es noch nicht gesehen, ich muss es mir nachher angucken. Ja, genau, weil du reagierst. Genau so hatte ich echt Magenschmerzen. Ich habe es nochmal geändert. Ich habe es schon mal gedreht gestern, habe es heute nochmal geändert. Ja. Weil du gerade so reagierst, oh. Weil, Leute, für die Leute, die es nicht wissen, der hat halt einfach die fucking größte Community. Und wenn du den ans Bein pisst, dann wirst du virtuell, aus sämtlichen Arten des Lebens, wird das Leben aus dir rausgehen. Wenn du wirst praktisch mit dem Planeten verwiesen. Du kriegst einen Einzelplaneten, aber ohne Internet dann. Ja, genau. ich habe einen Kommentar jetzt gerade gesehen, tatsächlich, den fand ich ganz gut. So kann es gehen, ganz ohne Beef. Monte ist nicht mal mehr ein S-Klasse, sondern mittlerweile ein SUV, also noch breiter. Haben mir viele geschrieben, dass es auch ohne Beef geht. Und ich glaube, das kommt gut an. Und zwar habe ich für dich als Erklärung, boah, es hat schon fast 1000 Aufrufe in 20 Minuten, leck mich am Arsch. War der reagiert morgen drauf, warte. Heute, der streamt doch mal heute, oder? Ich habe die Streaming-Zeiten tatsächlich nicht im Kopf. Ja, Sonntag streamt er auch. Ja, also wäre gut. Folgendes ist passiert, er hat in der Instagram-Story, als er auf dem Weg zur Gamescom war, ist er eine Baustelle gefahren und ein LKW vor ihm ist immer mittig gefahren, sodass er nicht überholen konnte. Und darüber hat er sich leicht aufgeregt. Er hat gesagt, Digga, fahr doch mal, da rechts ist genug Platz, fahr doch mal weiter rechts, damit du dran vorbeikommst. So sinngemäß. Ich habe das Instagram-Video eingeblendet von ihm. Und ich habe in dem Video einfach mal erklärt, dass es keine böse Absicht des LKW-Fahrers ist, in den meisten Fällen, sondern dass es Gründe hat, warum der LKW die Spur nicht halten kann. Zum Beispiel. Ich spreche jetzt mit einem LKW-Fahrer hier, du kannst es bestätigen oder auf deine ehrliche Verneinung sagen. Ja, ist richtig, ja. Spurrillen zum Beispiel. Ja. Übermüdung. Nasse Fahrbahn. Kopflastige Ladegut, hängendes Fleisch zum Beispiel. Mhm. Und das ist seltenen oder das Auto, was von hinten naht, ist einfach augenscheinlich zu breit und man hat keinen Bock auf Stress, dass der Spiegel abfällt und dass man deswegen einfach ein bisschen versetzt fährt, damit er nicht dran vorbeifährt, weil er über 2 Meter ist. Ja, genau. Und das erkläre ich in diesem Video an, zeige ihm nochmal mein Auto von innen und dann im Vergleich den LKW von innen, also quasi, dass man ja nicht mal vom Fahrerseite aus dem Beifahrersitz anpacken kann, wie im Auto. Das heißt, es ist einfach breiter und der Spiegel dementsprechend weiter weg ist. Und das erkläre ich Ihnen in dem Video einfach, weil solche Leute wie auch ein Montana Black haben noch nie in einem LKW gesessen, können halt nicht verstehen, warum der LKW-Fahrer so handelt. Richtig. Und ich möchte das einfach mal erklären, dass es meistens, und das kommt ja in den falschen Hals, wenn man keine Ahnung davon hat, dass es keine böse Absicht ist, sondern meistens, man möchte den PKW-Fahrer schützen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, also bei mir ist es so. Ich mache das ja genauso. Also wenn wir zum Beispiel in Baustellen unterwegs sind und da kenne ich ganz viele Fahrer, die machen das ganz genauso. Und da ist diese harte Fahrbahnkante drin und die Fahrbahn ist nass und du rutschst da einmal runter, da kommst du nicht mehr raus. Und das ist der Grund, warum ich zum Beispiel eben nasse Fahrbahn erwähnt habe, dann fahre ich nämlich auch leicht mittig. Und du weißt ja, wie es ist, unsere netten Sprinterkollegen müssen sich ja unbedingt immer vorbeidrücken und dann lenkst du halt, ich sag jetzt mal, aus Reflexen ein Stück weiter nach rechts und dann hängst du nämlich drin. Das ist mir zu gefährlich. Dann fahre ich halt mittig. Und je nachdem, wie breit die Baustelle ist, so oder so. Und, richtig. Gut, habe ich jetzt auf meiner Strecke tatsächlich nicht, zum Glück. Also die Baustellen sind wirklich breit genug, aber es gibt halt oft genug auch die anderen Baustellen. Und dann mache ich halt auch keinen Platz. So, das ist so. Die fahren dann auch hupend da mir vorbei. Ich wink denn immer freundlich und das war's. Ja, es ist deswegen war mir das Video wichtig und er war jetzt gerade das prominenteste Beispiel, wo mir das, als ich das gesehen habe, wieder in Gedanken kam, wenn die Regierung schon keine Aufklärungsarbeit leistet, dann müssen wir das die Personen im Internet machen. Ja. So, weil es ist für auch andere LKW-Fahrer, also auch wenn es nur, ich sag mal so, 10 Leute sehen, die das verinnerlichen und abspeichern im Kopf. Wenn die das nächste Mal durch eine Baustelle fahren und der fährt jetzt so, dass der dann sagen kann, okay, hat vielleicht einen Grund. Es nervt, aber es hat vielleicht einen Grund. Ich bleib einfach mal dahinter. Ja. Also, deswegen war mir das Video so wichtig. Gut, klar, er ist jetzt natürlich prominentestes Beispiel so, aber mal gucken, wenn er drauf reagiert, ob er es anguckt. Ich habe es auch mit Absicht schreiben ja sehr viele ohne Beef. Ich hätte jetzt auch, das Video heißt Monte, ich muss dir was erklären. Ich hätte jetzt auch Ansage an Montana Black, dann hätte das Video jetzt schon 5000 Aufrufe wahrscheinlich. Ja, aber da kommen wir wieder zu meinen Stream-Zielen. Ne? Ich habe ja immer gesagt, so aus Spaß, so 200 Follower und Monte auf dem Beifahrersitz. Wenn er es sieht, kann er sich ja gerne bei uns melden. Entweder fährt er dann bei dir mit oder bei mir mit, wie auch immer. Und dann kann er sich ja auch besser ein Bild machen. Ne? Ja, ich habe auch tatsächlich, und ich meine das echt ernst, da hat gerade einer bei mir kommentiert, er soll er bei dir mitfahren, dann lernt das mal kennen, hat einer geschrieben, drunter kommentiert, sehr geile Idee. Da habe ich geschrieben, sehr gerne auch offline. Ja, genau. Ja, das also ist auch immer wichtig. Das muss man immer anbieten, weil sonst denkt derjenige, welche größere Streamer oder wie auch immer, denkt dann immer, ja, jetzt will er Reichweite generieren und so. Und das ist ja an dem genau. Fall nicht so. Na natürlich ist es, habe ich in den Thumbnail gepackt und natürlich hat es auch Marketingzwecke. Natürlich, wenn da Monte mit drauf ist und Monte in den Suchbegriffen, da will ich mich nicht freisprechen. Ja. Aber das ist auch das Game. Anders schlimm wäre es, wenn ich jetzt ein Fass aufmachen würde und in dem Video mache ich es nicht. Also quasi, dass es nur Clickbait ist. Das ist es nicht. Ja. Aber wenn er möchte, und er wird diesen Podcast natürlich nicht hören, weil das wird viel zu klein für, aber ja. Doch, ich würde ihn auch offline. Die machen ja gerade eine Podcast-Pause. Er und Unge. Die haben ja auch einen Podcast, weißt du? Ja, genau, weiß ich. Die machen gerade eine Podcast-Pause. Und ich nehme ihn auch offline mit. Ne? Aber weißt du, wer demnächst vielleicht bei mir mitfährt? Na, jetzt bin ich gespannt. Kennst du Adam? Natürlich. Genau, mit dem habe ich per Instagram geschrieben. Der ist ja gerade auf Madeira bei Reef. Mhm. Die Reefed ausgesprochen? Ja, ne? Ja, Reefed, genau. Reefed, genau. Hat er mir eine Sprachnachricht geantwortet und hatte gesagt, sehr gerne, vielleicht im Winter, wenn er mehr Zeit hat, dann können wir es gerne mal angehen. Habe ich gesagt, komm, fahr einfach mit und stream bei mir mal aus dem LKW. Ja, genau. Das wäre funny. Ich mag den Kerl einfach. Ich mag den voll. Ja, ne? Ich kenne ihn auch schon relativ. Kennst du das Video? Ja, aber mit dem Typen auf der Gamescom mit dem T-Shirt mit Ersteigern oder Versteigern? Nee, das sagt mir jetzt gerade nichts. Leute, bitte gebt mal irgendwie bei, weiß ich nicht, YouTube oder keine Ahnung, oder irgendwo ein Skyline-TV und dann Leertaste Ersteiger und Versteiger. Ich habe Tränen gelacht. Das habe ich bei mir in der Insta-Story gepackt und habe ihn da verlinkt. Da hat er mir dann auch geantwortet. Also, der Typ, um das zu erklären, hatte wollte von Adam eine Unterschrift auf ein T-Shirt. Mhm. So, und hat gesagt, er wollte ersteigern. Und dann hat Adam gesagt, ersteigern oder versteigern? Nee, ersteigern. Aber dann sagt er, aber dann kaufst du es doch von dir selbst. Also der Typ hat einfach versteigern und ersteigern verwechselt. du musst den Gesichtsausdruck von Adam gucken, wie er da steht. Und weil er fragt dreimal nach und dreimal sagt er, nee, ersteigern. Und er sagt, hä? Wer soll denn das kaufen? So, weißt du. So geil. Musst du dir angucken. Ich hab Tränen, oder ich schick's dir einfach. Ja, genau. Das ist eine gute Ich hab Idee. Tränen gelacht. Und das ist einfach aus dem Livestream entstanden. Deswegen beneide ich dich ja auch so um die Livestreams. Ja, also das geht aber auf die Substanz, ne, tatsächlich. Also ich habe das ja jetzt das erste Mal gemerkt, nachdem ich gebannt worden bin. Ne? Du kriegst es ja, das ist ja so ein schleichender Prozess, weißt du? So, und wenn du dann auf einmal eine Woche nicht streamst, fällt dir ganz schnell auf, so, ey Junge. Das war durchatmen, ne? Ja, das ist ja gut. Und das soll jetzt nicht heißen, ich mache jetzt hier alle zwei Wochen eine Woche Pause oder so, ne? Aber man darf es halt oder man sollte es nicht übertreiben, so, ne? Ja, das finde ich jetzt gerade bei Sherry Berlin, für die Leute, die sie nicht kennen, der bei Twitch, die streamt seit einem Monat. Die fährt übrigens auch bald bei mir mit. Ey, ich habe dich gesehen im Chat, ich habe dich beobachtet, ich war auch im Chat. Also. Ich wollte erschreiben, ich sehe alles, Drucki, ich sehe alles. Ich habe das gesehen, wie du mit ihr geschrieben hast. Also du warst im Chat und sie hat darauf geantwortet. Ja, genau. Genau, da war ich im Chat, ich habe das auch gesehen. Ich war ja bei ihr mal zu Hause, also Stream, nicht, dass wir es falsch verstehen. Und die streamt bis Ende des Jahres jeden Tag, ne? Ja. Und das finde ich too much. Das wird sie merken. Ich habe das ja auch hinter mir. Als ich angefangen habe zu streamen, habe ich wirklich jeden Tag gestreamt. Ne? Entweder aus dem LKW oder bei freien Tagen am Wochenende auch zu Hause. Wirklich 7 Tage die Woche. Und danach habe ich erstmal 4 Wochen Pause gemacht. Das ist zu viel einfach. Es ist einfach zu viel. Ja. Das ist genauso fälschlich, wie Leute sagen, ich lade jetzt jeden Tag ein YouTube-Video hoch. Die fallen hinten runter, weil die Leute gucken nicht jeden Tag YouTube, die meisten. Nee. Genau. So, Und wenn du jetzt jeden Tag, dann sind von diesen 7 Videos fallen mindestens 4 hinten runter. Die gucken die Leute nicht, weil es zu viel ist. Ja. Und zu viel Stream. Und ich sag, das ist ja das, wo ich dir gesagt habe, ich wollte ja auch mal vielleicht mal Livestream so morgens auf der Rückfahrt dann mit meiner GoPro. Ja. Ich muss noch gucken, wie ich das umsetze. Aber ich sag dir auch ganz ehrlich, ich genieße auch wirklich die Zeit für mich selbst abends im LKW. Ja. Das ist ja das, so, was mir so aufgefallen ist, die 7 Tage, ne? Mhm. So, du konntest halt auch machen, was du wolltest, ne? Du konntest telefonieren mit, keine Ahnung, deinen Kollegen. Und über Privates zum Beispiel reden, ne? Richtig, genau. Ne? Oder du hörst dir halt einfach mal einen Podcast an oder was weiß ich. Oder drehst die Mucke einfach voll auf, weil es halt geil ist. So. Und singst einfach mal mit. Ja, genau. So, und das war halt echt entspannt, ne? Ob das jetzt die Zuschauer hören wollen oder nicht. Aber es ist halt einfach die Wahrheit. Ja. Ja, es ist wirklich so. Also man ist ja für die Leute, die zum Glück uns zuhören oder zuschauen und was weiß ich, aber man ist ja irgendwo auch noch ein privater Mensch und möchte auch irgendwo mal so, weiß ich nicht, mal sich selbst sein. Ich war gestern zum Beispiel auf so ein Dorffest, da war Open-Air-Musik mit so einem Coverband. Mhm. Die war echt schlecht. Die war echt schlecht. Also die haben alles gut gemacht, Show und hin und her, aber der Sänger hatte keine Kraft in der Stimme, aber er war textig, er konnte jedes Lied, also wirklich Lieder da von Schlager über Robbie Williams, hat alles gesungen, aber die Stimme war kraftlos, meiner Meinung nach. Mhm. Aber mit Füllungszustand der Gäste wurde die Musik immer besser. Da war ich einfach mit meiner Freundin da und einfach so, gut, ich wurde auch erkannt, es, auch trotz Dunkeln kam dann jemand und holte vor mir. Ey, warte mal, du bist doch, der stand vor mir, so, also kam so oft straight auf mich zu, ich denke, was ist denn jetzt los? Und stellte sich Nase an Nase vor mir, also hatte er leicht an dem Tee, und sagt, Moment mal, warte mal ganz kurz, du bist doch, warte mal ganz kurz, und holte sein Handy raus, denke, Gott, nein. Junge. Ich habe schon, ne, um das abzukürzen, ich sage, ja, ich bin das. Nee, warte mal, ich muss mal gucken. Ich guck mal, warte mal, du bist, ich sag, ich bin das, ja, ich bin das. Warte. Holt das Handy raus. Guck dir und mach dir dann meinen YouTube-Kanal auf. Das bist du doch oder nicht? Ich sage, ja, das sag ich doch die ganze Zeit. Ich bin das. Ich wusste schon, dass ich es bin, bevor du das Handy rausgeholt hast. Lass mal ein Foto machen. Ich sage, es ist voll dunkel. Was willst du jetzt ein Foto machen? Außerdem habe ich auch einen im Tee. Ich bin privat hier mit meiner Freundin, ne? Ja. Lass mal ein Foto machen. Ich sage, ja, dann machen wir ein Foto. Das ist, war witzig, aber so genießt halt auch mal so die Zeit, wo man so für sich ist, privat tatsächlich. So, das verliert man irgendwo. Ja, also das habe ich Gott sei Dank noch nicht so häufig, ne, dass mich die Leute ansprechen. Wir hatten ja schon mal drüber geredet. Gestern war ich ja beim Truck-Team Schleswig-Holstein halt und ich war ja auch in dem Verein tätig und ich wollte auch mit Absicht nicht streamen. So. Und was machen die denn? Eigentlich das Ganze nennt sich Trucks for Charity. Die sammeln also für bedürftige Kinder. Das hört sich voll jetzt, cool. Die sollen sich bei mir melden. Ich helfe denen. Ich habe mich mit denen ja verstritten. So. Und, ach so. Ja. Aber jetzt warst du da, also wieder Friede. Nee, gar nicht. Ich bin nur hin, weil mein Arbeitskollege sagte, ja, hier, ich und mein Sohn und komm doch mal kurz mit rüber. Und dann habe ich mich dann breitschlagen lassen und bin mit über den Platz gelaufen. Ich habe da auch die Drohnenaufnahmen immer gemacht. Also wie gesagt, ich war halt wirklich bei dem Verein tätig und hast du mir das nicht mal privat erzählt? Es kann sein, ja. Ich weiß, ich musste mir dann vorwerfen lassen, ich habe keine Ahnung von Social Media und all so ein Scheiß. Und ach, die Geschichte. Ja, genau. Und, wie haben die das aufgefasst? Kannst du das erzählen, wo du darüber gelaufen bist? Ich glaube, eher negativ, war? Gar nicht, glaube ich. Also ich meine, ich habe zwar den ersten und zweiten Vorsitzenden da gesehen, ich weiß aber nicht, ob die mich gesehen haben. Also keine Ahnung, das weiß ich nicht. Also ein paar Zuschauer haben mich auf jeden Fall erkannt, so ein, zwei, die liefen dann aber nur vorbei und sagten so, ey, moin Drucki, sind weitergelaufen, so. Aber von dem Verein selber weiß ich nicht. Weißt du, was mein Problem ist, wenn wir darüber kommen, drauf kommen? Na? Als Lohfelder Rüssel zum Beispiel war, jetzt vor kurzem Truck Show, haben viele geschrieben, hier auch Daniel Schewe, mit dem wollte ich ein Interview machen. Er sagt, kommst du vorbei? Ich hat mir privat geschrieben, so, ich bin da und hin und her. Und jetzt kommt das wirklich ganz Paradoxe, das glaube ich keiner versteht. Ich traue mich nicht darüber zu laufen, weil ich im Hinterkopf habe, die Leute könnten denken, ich denke, ich bin was Besonderes. Ja. So, wenn dann Leute, traue mich das nicht. Ist ganz schlimm. Ich habe so eine Hemmschwelle, wo ich mir sage, okay, ich gehe da nicht rüber, weil wenn dann die Kollegen da stehen und ihre LKWs präsentieren und ich will mir die einfach nur angucken und je nachdem hast du dann natürlich auch Leute, die dann zu mir kommen. und ein Foto oder sonst was haben wollen. Und ich denke mir dann immer, dann gehe ich da erst gar nicht hin, weil denn die Kollegen denken, die da sind, okay, jetzt kommt der GDD und denkt, er ist was Besseres, was ja nicht der Fall ist, aber ich traue mich aus dem Grund da nicht hin. Ja, das ist schön, einfach mal nur irgendwie Teilnehmer zu sein und Zuschauer zu sein, ne? Ja, das geht ja natürlich nicht. Ja. Nicht, dass die Leute unkorrekt sind, so, die mich dann da sehen, aber ich habe dann so diese Hemmschwelle, dass das eine Außenwirkung irgendwo an die Kollegen, die da sind, hat. Und dass die dann denken, ich denke, ich bin was Besonderes, was ich nicht bin und nie denken würde, aber auf den Grund gehe ich da nicht hin und das ist ganz schlimm. Ja. Ja. Kriegt das aber nicht aus meinem Kopf. Das ist furchtbar. Ich habe ja gestern auch ein paar Freunde von mir getroffen und so auf dem Platz und dann sagte einer von denen, ja, wieso hast du deine Weste nicht an? Ich sage, ich bin privat hier. Also das... Ach so, diese pinkfarbene, ne? Ja, genau. Mhm. Und ich sage, ich bin hier einfach nur da, mehr nicht. Und ja. Das ist halt immer manchmal, ich glaube, schwierig für den einen oder anderen, das irgendwie zu verarbeiten. Ja, voll. Ja, ich ja, deswegen IAA, ich bin immer noch nicht... Aber du kommst sicher, ne? Das meine ich ja gerade. Ich weiß es wirklich nicht. Also wenn nämlich, pass auf, das ist jetzt hier, die meisten wissen das, ich will danach noch zum Campen fahren. Wenn ich jetzt genau weiß, dass du nicht kommst, würde ich wahrscheinlich auch nicht zur IAA fahren. Das ist der Punkt. Warum? Weil ich dann direkt zum Campingplatz fahre. Oh, jetzt drängst du mich aber in eine Ecke, du. Nein, wollte, Quatsch, um Gottes Willen, das wollte ich nicht. Ich wollte gerade mit Golfen, das Thema Golfen anfangen. Golfen? Jetzt bist du sprachlos, was hat das mit Golfen zu tun? Du spielst doch kein Golf. Guck mal, das Golf, geht oder? In meinem Kopf ab. Ja, das ist, okay, wenn du einmal in meinem Kopf sein würdest, du würdest danach verstört wieder rauskommen, die Augen würden so schielen und denk, Gottes Willen, ich will nie wieder raus. Hier rein in diesen Kopf. Nein, ich okay, dich dann so Golfcaddy sehe ich dich. Also kein Problem. Doch, den Golfcaddy habe ich auch Vollsperrung. Von Loch 7 zu Loch 8 Vollsperrung. Ja, genau. Golfcaddy. Ja. Umleitung über Loch 10. Was? Ja, nee, also dann, warte mal, wann ist das nochmal IAA? 24. Also ja, jetzt dann, diesen Monat am 24. Ja, ja, dann komme ich dahin. Okay, dann komme ich auch hin. Okay. Okay. So machen wir ja, das. Ja, sonst, Jungs, ich hate hier. Ich rein, dass die kommen, mein GTD, dass ich komme zum Scheiß nach. Nein, okay, dann, ich trage mir das ein. Ich muss da, komm. Ja, komm, machen wir. Weißt du, warum ich Golfen ausprobieren möchte? Ich hatte heute das Thema, weil ich mit dem Hund spazieren gegangen bin. Ja. Ich würde gerne mal so ein, es gibt ja so Probedings hier, wo man so die Abschläge so üben kann, also wo man nicht über die Wiesen da läuft. Ich weiß nicht, wie das heißt. Gras, Green, Gras, da gibt's ja so, nicht, dass hier Golfleute sind und die gleich Tode haten, weil ich das nicht weiß. Ja, ich glaube, Golf. Ich weiß aber auch nicht, was heißt. Ja, übers Green. Sagen wir mal, wie läuft übers Green. Ich glaube, das habe ich mal gehört. Mhm. Ich glaube, da kannst du so runterkommen. Also weißt du, ich stelle mir das so vor, wenn ich es dann kann, das Handy dann im Spind lassen und keine Ahnung, wie lange man golft so für solche Sachen, Plätze so, sagen wir mal 2 Stunden, einfach mal runterkommen. Ja. Das ist nämlich so ein, ich sag mal, langsamer Sport, logischerweise, wo du viel gehst, viel in der Natur bist und einfach runterkommen. Ja. Da hab ich Bock drauf. Ich suche so eine Alternative zum Runterkommen. Was machst du denn? Wenn du so. Das kann ich dir sagen, das ist total einfach. Ich fahre zum Strand. Und ich kenne ein paar ruhige Ecken, da ist keine Sau. Und dann kannst du da, gehst du noch irgendwo vorher ein Fischbrötchen holen oder so. Einfach eine Stunde hinsetzen, abschalten. Oder. Was auch geht hier bei uns unten am Sportboothafen. Da geht das auch ganz gut. Ja gut, du wohnst an der Nordsee, ne? Ostsee. Scheiße, ich wollte jetzt gerade an der Nordseeküste singen. Scheiße. Zieh um! Ja, geht los, warte. Ja, da hast du natürlich einen riesen Vorteil. Ja. Ich habe jetzt tatsächlich, ich habe ja einen Termin zu einem Interview, das habe ich letztes Mal schon mal gesagt, wo es ein bisschen politisch wird, von so einer Speditionskette, die haben mehrere Speditionen, die für die arbeiten, die machen auch einen Podcast und da bin ich eingeladen nach Hamburg. Okay. Und ich habe zu denen gesagt, ich nehme keine Anfahrtskosten und keine Gage und gar nichts, wenn ihr mir, den Samstag hätten sie mir sowieso Hotel bezahlt, ganz klar. Mhm. Und den Sonntag mir das Hotel auch noch bezahlt, weil da möchte ich Sonntag einfach in Hamburg einfach mal privat die Seele baumeln lassen. Oh ja. Ich hätte das machen sie, glaube ich, auch. Ein paar Ideen für dich. Ja, ich möchte auf jeden Fall wieder ins Dungeons. Ja, und direkt daneben ins Miniaturwunderland. Genau das wollte ich sagen. Ich auch. Gibt es einen Vlog, den du unbedingt mit meiner Ex-Frau gucken musst? Der ist nämlich witzig. Okay. Weil da gab es eine geile Situation mit einem Verkehrspolizisten. Mhm. Ich muss dir das erklären. Meine damalige hatte war ihr Geburtstagsgeschenk und zwar von Cesar Millan. Das ist dieser Hundetrainer. Ja, kenne ich. Total überbewertet und viel zu teuer. Aber ist ja egal. Auf jeden Fall haben wir da einen Parkplatz gesucht. Und ich habe das gefilmt und da war absolutes Verkehrschaos. Denn das Problem war, der HSV hatte zeitgleich mit dem Cesar Millan Auftritt in der Nähe das Spiel. Okay. So, es war Cesar Millan mit einer Stadionhalle und HSV hat gespielt in Hamburg. Okay. So, und die Hallen sind übrigens direkt nebeneinander. Also genau. Und das hat dazu geführt, dass es ein absolutes Verkehrschaos war. Und da habe ich neben so einem Verkehrspolizisten, der da den Verkehr da geregelt hat, weil es ja alles zugeparkt, kannst du dir vorstellen, da war ja die Hölle los. Ja. Und meine damalige Frau hat das Fenster runtergemacht und ich habe zu ihr gesagt, frag doch mal, wo wir hier parken können und so. Und du musst es dir angucken, ich habe es auf Video, du musst mal gucken, da ist meine Frau, Ex-Frau noch mit in der Thumbnail. Oder ich schicke dir einfach mal das Video, das ist so witzig, die Szene. Da sagt meine Frau dann zu ihm, ja, wie kann denn das sein, dass man beide Veranstaltungen auf einen Tag legt? Und dann antwortet er antwortet, wer konnte denn damit rechnen, dass der HSV so weit kommt? Das war nämlich wirklich viel. Scheiße. Aber gut. Damit hat nämlich die Stadt Hamburg nicht gerechnet. Gut gekontert, würde ich sagen. Ist so. Ey, aber das ist so on cam, das ist so witzig. Deswegen beneide ich ja so lustige Situationen, die du hast als Streamer, die halt wirklich passieren im Live. Ja. So, bevor ich die Kamera anmache, ist die Situation meistens schon wieder vorbei, wenn so lustige Situationen sind. Ja. Und da war halt die Situation, da hatte ich die Kamera vorher an und habe ihn mit reingeschnitten, wie er auf der Beifahrerseite steht und sagt, ja, wir hätten damit rechnen können, dass der HSV so weit kommt. Und dann muss ich so lachen, so geil. Das ist halt, ja, aber runterkommen, ja gut, Strand, ja, das ist natürlich bei dir richtig nice. Ja, ist es auch. Also das würde ich auch, deswegen sage ich, ich würde nie wieder zurück nach Nordrhein-Westfalen ziehen. Also da komme ich ja eigentlich her. Und so? Ja, ja. So, das lange Geschichte. Ach, das ist Würtiger. So, Ja, Hürth. Ich bin geboren in Hürth bei Köln und meine Eltern haben sich halt damals scheiden lassen so und meine Mutter hat dann irgendwann mal in Kiel 9 kennengelernt so und dann sind wir dann da hochgezogen. Wie alt war ich da? 14. Und 14, 15, irgendwie so um den Dreh. Und seitdem wohne ich hier. Natürlich habe ich meine Verwandtschaft noch unten und fahre dann auch regelmäßig noch hin und besuche die und so. Aber da wohnen auf keinen Fall. Ich würde das nie wieder eintauschen wollen. Ja, also gut, das habe ich jetzt hier in Mitteldeutschland, habe ich natürlich jetzt keinen Strand, ne? Also da kann ich jetzt nicht mit dienen. Ja. So, guck, aber Göttingen ist auch eine schöne Stadt. Direkt am Hafen, ne? Also ich brauche nicht mal mit dem Auto fahren oder so, wenn ich unten zum Sportboothafen will oder zum Strand könnte ich, wenn ich nicht so faul wäre, auch zu Fuß. Also der nächste Strand wäre eine Viertelstunde zu Fuß. Aber ich habe 4 gesunde Reifen, was soll ich dir sagen? Also... Ja, deswegen, also ich mache in Hamburg, ich weiß nicht, was du mir da vorschlagen wolltest, ich wollte eine Hafenrundfahrt auf dem Sonntag machen. Also Samstag ist dieses Interview und danach wollte ich dann tatsächlich St. Pauli, ich wollte ein Foto vor der Davidwache, so wirklich Touristenscheiß. Ich wollte ein Foto vor der Davidwache haben, dann Partymeile und morgens dann auf dem Fischmarkt, weil der ist ja morgens irgendwie, ne? Ja, genau, der ist morgens ganz, ganz früh. Warst du schon mal da? Ein einziges Mal, ja. Lohnt sich das? Ich finde, das ist echt eine Reise wert, ne? Das, also was ist das Besondere auf diesem Fischmarkt? Ich meine, man hat ja ein paar Promille dann drin. Was ist das Besondere? Erklär mir mal. Die Marktschreier. Ach, da sind auch Marktschreier dann? Ja, also zu meiner Zeit, als ich da war, ich denke, das wird sich nicht geändert haben. Und die sind laut, die brauchen keine Mikrofone oder Lautsprecher. Wusstest du, dass ich auch mal Marktschreier war? Nee, das wusste ich nicht. Ah. Ich hab bei Wurstachim den Stand gemacht. Ach du meine Güte, echt jetzt? Ja, in Buxtehude, Junge. Junge, Abgründe tun sich gerade auf. Wirklich jetzt? Wir haben als wir für die Serie Hart in Fahrt auf RTL 2 gedreht haben, wie sind wir darauf gekommen? Weiß ich nicht. Hatte RTL 2 irgendwie ich soll da irgendwas Verrücktes machen. Warum auch immer. Ja. Und da hat mein damaliger Manager gesagt, ja, dann sein Onkel ist oder Verwandter ist Wurst Achim. Mhm. Und wusste, Achim ist an den und dem Wochenende da und da. Und dann hat RTL 2 gesagt, okay, dann nehmen wir das. Und dann war es Buxtehude. Und dann habe ich das in einer Instagram-Story und dann haben alle gedacht, ich fahre zu Monte. Dann habe ich gesagt, ich kenne doch Montana Black überhaupt nicht. Der kennt mich auch nicht. Ja. Jedenfalls nicht persönlich. Also er ist mir eine Zeit lang bei Twitter gefolgt. Also von daher, also irgendwo kennt er mich, aber nicht persönlich. Und dann waren wir in der Innenstadt von Buxtehude. Und das war, hat mir dann der Wurst-Achim, also wirklich zwischen den ganzen, zwischen Käse, Willi und wie sie alle heißen und so. Ja, ja. Und ich war dann bei Wurst-Achim und hab dann das Witzige gesagt, ich sag, Achim, ich weiß doch gar nicht, was das alles für Würste sind hier. Ach, dann mach das, du hast eine große Fresse, kicke hier, nimm das Mikro und schrei los. Und dann habe ich, das war so peinlich, Kamerateam in dem Dings und Kamerateam von außen bei den Leuten. Und ich hab aber verkauft. Ich hab wirklich verkauft. Und zwar so Tüten mit ganz viel Kram drinne für, keine Ahnung, 7 Euro oder was. Und dann habe ich da über diesen Platz geschrien, wie ein Geisteskranker. Und dann habe ich wirklich sehr viele Würste verkauft. Und da hat er gesagt, ich habe mehr verkauft als Mia Julia. Die war auch mal da auf diesem Stand. Okay. Und ich habe wirklich Würste verkauft, von denen ich gar keine Ahnung habe, was da drin ist. Ich kenne nur Salami und Schimmelatwurst und wie das alles heißt. Aber ich bin nicht der Bro, der Experte von diesen Würsten, so mit, was weiß ich hier, spanische, was weiß ich für Wurst. Und so. Ich habe einfach rumgeschrien und gesagt, hier, 7 Euro, das noch mit rein und das mit rein. Und das da reingefeuert. Habe aber wirklich verkauft, hat voll Spaß gemacht. Ja, bestimmt. Ja, das macht auch bestimmt Spaß. So. Aber ja, und wenn die sich beefen, die Marktschreiter, das ist voll geil. Ja, das ist geil, ja. Ja, also wenn die da ihre Sprüche raushauen, das ist schon okay. Wenn da Marktschreier sind, dann muss ich da hin. Ja, ja. Ich hoffe, die sind auch da und ich habe dir jetzt nichts Falsches erzählt. Aber das ist echt schon Jahrzehnte her, als ich da war, ne? Da mache ich eine Instagram-Story, wo ich betrunken bin und verlinke dich. Ja, das ist eine gute Idee. Sag hier, Rainer, guck hier. Hier sind die Marktschreier sind hier. Danke für den Tipp. Nee, da will ich hin und ich will so eine Hafenrundfahrt auf jeden Fall machen. Genau, da gibt's eine Hafenrundfahrt mit einem Bus, der auch schwimmen kann. Weißt du das? Nee, ich kannte das in Schweden, hatte damals Scania zu mir gesagt. Die haben das auch, wo der Bus dann fährt. Tatsächlich, gibt echt krass. Ja, genau. Ja, es lohnt sich. Also Hamburg ist immer eine Reise wert. Ja, warst du schon mal in Dungeons drin? Ja, klar. Boah, ist geil, ne? Das ist cool, ja. Das ist echt gut gemacht. Das ist anders heftig. Ja, ich habe mir das damals immer so ein bisschen vorgestellt wie so eine Geisterbahn auf dem Jahrmarkt oder so. Mhm. So, und das ist ja gar nicht so. Überhaupt nicht. Das ist völlig krank. Ja. Bitte, jeder, Berlin und Hamburg gibt's Dungeon, soweit ich weiß. Bitte macht es. Ja. Bitte macht es. Und das Krasse ist beim Dungeon, da sind ja halt echte Schauspieler. Und es ist so günstig. Ich verstehe es nicht. Es ist wirklich einer der einzigen Sachen, wo ich sage, die könnten mehr nehmen. Ich würde mehr bezahlen. Ja, könnten die auch. Ich habe heute nämlich, ich habe geguckt, Rainer, kostet immer noch 25 Euro und geht hier 80 Minuten. Ja, genau. 80 Minuten, Leute, mit, ihr müsst euch vorstellen, ihr kommt da rein und ihr werdet durch die altertümliche Geschichte von Hamburg gruselig durchgeführt und ihr betretet verschiedene Räume, wo immer ein Schauspieler ist, der dann irgendeine Situation darstellt. So müsst ihr euch das vorstellen. Ich will nicht spoilern, es ist einfach geisteskrank geil. Ja. Und da sind einfach, ich glaube, das sind, keine Ahnung, sind, lass es 8, 9 Schauspieler sein. Die müssen ja auch bezahlt werden. Und ihr kriegt 80 Minuten komplette Unterhaltung. Ihr kommt da raus und sagt, wow, wie krass. Ja, das ist wirklich so. Ja, und es kostet nur 25 Euro für 80 Minuten. Das ist Wahnsinn. Ja. Und da muss ich zu sagen, ich war auf diesen Open Air gestern mit dieser Band, wo der Sänger keine Kraft in der Stimme hatte. Da, ich meine, wir beide haben da richtig Volumen drin, aber bei ihm, Junge, da hat der Eintritt 9 Euro gekostet. So, und wenn du überlegst, da 25 Euro Dings und mehr Tourwunderland ist auch natürlich krass. Ich war da auch einmal, es ist unfassbar. Ja, da musst du tatsächlich auch öfter hin, ne? Weil die ganzen Details, ne, das ist ja unglaublich. Ich war so geflasht, als ich dieses Stadion gesehen habe, wo ein Helene Fischer-Konzert nachgespielt wurde. Ja. Ne? Wo dann auf dieser Leinwand in diesem kleinen Mini-Stadion Helene Fischer-Video lief. Mhm. Und dann die atemlos durch die Nacht. Und denke, what the fuck ist denn hier los? Wie geil ist das denn? Also tatsächlich die ganzen Details in dieses Miniaturwunderland ist krass. Der Flughafen, ne? Wo dann jedes 7., 8. Flugzeug auf einmal den Millennium-Falken landet und so. Das, du hast mein Vlog nicht gesehen. Du musst das Vlog angucken. Da war ich nämlich im Miniaturwunderland. Ja. Ja, musst es dir angucken. Da habe ich auch auf diese Tasten gedrückt, wo die Leute reden. Da gibt es so eine Taste. Ja, genau, richtig. Ja, ja. Genau. Guck dir mal den Vlog an, den Reisevlog. Einmal mit dem Polizisten und mit Miniaturwunderland war auch drin. Ja, werde ich tun. Da durfte man ja filmen. Ja, es gibt Leute, die stellen sich noch nicht so an, ne? Das, also. Ja, ist so, ne? Ja. Das, also manchmal ist das wirklich schlimm. Das, hast du wieder eine Situation, oder was? Nee, Gott sei Dank nicht. Also die einzige Situation hatte ich diese Woche von einem vermeintlichen Fahrlehrer, der jetzt Module schult und all sowas. Oh, okay. Wir dürfen übrigens nur noch 8 Stunden am Tag arbeiten. Ne? Ja. Sagt er. Ja. Und dann habe ich ihn gefragt, wie er das denn aufschlüsselt, weil zu unserer Arbeitszeit gehört ja nun mal auch die Fahrzeit mit dazu. Ne? Das ist ja nicht irgendwie extra gerechnet oder sonst irgendwas. Und ja. Das konnte er natürlich nicht. Ja, weil wir ja auch 10 Stunden gesetzlich eingeräumt bekommen haben, wenn wir nur 8 Stunden arbeiten, wäre es ja unsinnig. Ne? Genau. Also was ich glaube, ist, dass er recht hat mit diesem Arbeitsschutzgesetz, 8 Stunden. Ja. Ich weiß es, ich habe es nicht nachgesehen, aber ich bin auch fest davon überzeugt, dass es auch für uns ein extra Gesetz gibt, das das wieder aushebeln muss. Weil selbst über ein Jahr gerechnet kommen wir im Schnitt immer über die 8 Stunden. Immer. Und dann habe ich... Es gibt, nagel mich nicht drauf fest, es gibt in unserer Branche gibt es einen Ausnahmeparagraf. Genau das meine ich nämlich. Genau. Mhm. Weil es sonst gar nicht möglich wäre. Was aber tatsächlich ist, und das ist zu 99,9% bei allen, dass wir, dass unsere Arbeitszeit, die wir in der Woche leisten, nicht bezahlt wird, beziehungsweise die zu viel Leistung, die Überstunden nicht bezahlt, beziehungsweise angerechnet werden bei 99,9%. Ja. Von den, genau. Ne, ist so. Das ist so, das wird so stillschweigend hingenommen. Ich habe, mit wem habe ich, wer hat mir das erzählt? Das ist tatsächlich, ich habe mit jemandem gesprochen, der hat mir gesagt, dass es Druck von der Politik gab, zum Beispiel die Demonstration in Berlin, wo da wirklich Druck von oben aufgebaut wurde, dass sich unsere Branche nicht verknüpft. Und seitdem sehe ich unsere Regierung und diesen ganzen Machenschaften, weil ich konnte mir es jahrelang nicht erklären, wie es sein kann, dass diese vielen Arbeitnehmer, die wir haben, dass dort keiner ist, der versucht, eine Lobby aufzubauen, sage ich mal. Mhm. Um einfach, es geht ja nicht darum, dass wir zu viel wollen, sondern nur das, was uns zusteht, was jeder normale Arbeitnehmer hat. Wenn du Überstunden hast, gibst sie auf ein Überstundenkonto oder du kannst sie abfeiern oder ausbezahlen lassen. So dieses ganz Normale, was ja normal ist. Ja, genau. Was Recht ist eines deutschen Arbeitnehmers. Und das gibt's ja bei uns einfach nicht. Und das wird ja stillschweigend so überall hingenommen. Ja. Und der sagte mir halt, zwar geht's da um vielleicht eine Demo dann in Berlin, wo ich mit das Ganze organisieren möchte, aber lange jetzt von dem nichts mehr gehört. Der sagte mir bei der letzten, der war Mitorganisator der letzten Demonstration in Berlin. Diese große da, in Anführungsstrichen große, wo da, weißt du ja. Ja, ja. Wo dieser Sarg vor das Dings da getragen wurde und so einen ganzen Kram. Ich weiß, ja. Genau, und der war Mitorganisator. Und der hat mir gesagt, du kannst dir gar nicht vorstellen, was seitens der Politik von Politikern Druck auf uns ausgeübt wurde, dass wir so nicht mehr agieren, wie wir es gemacht haben. Da habe ich gesagt, das ist nicht dein Ernst, sagt er doch. Da wird von oben systematisch auf dich Druck ausgeübt und manche springen halt ab, weil von oben halt wirklich das versucht wird zu verhindern, im demokratischen Sinne. Also ja, jetzt nicht Geheimagenten bla bla bla, sondern demokratisch versucht, das Ganze zu torpedieren. Und da verliere ich langsam wirklich, ich merke das an mir selbst, ich verliere langsam wirklich den Glauben in unsere demokratische Politik. Ja, das ist auch nicht schwer, den Glauben zu verlieren. Ja, das Problem, du kommst dann in so einen Strudel und ich will mich damit nicht verlieren. Ich will nicht, dass ich jetzt hier zum Verschwörungstheoretiker werde, was dann sich auf meinen Kanal widerspiegelt und bla bla bla. Aber irgendwann werde ich mal ein leicht politisches Video machen auf meinem Kanal und werde mal meine freie Meinung äußern. Und entweder es wird positiv oder negativ aufgefasst, aber ich bin langsam wirklich am Verzweifeln, gerade was unsere Branche ist, und ich kämpfe da wirklich seit 6 Jahren, zwar mache ich auch Unterhaltung auf meinem YouTube-Kanal, aber ich kämpfe wirklich seit 6 Jahren um Aufklärungsarbeit, so wie das Video heute zum Beispiel, und ich möchte einfach nur, dass die LKW-Fahrer das verdienen, was denen auch zusteht, was jeder normale Arbeitnehmer verdient. Und das bedeutet im Umkehrschluss, die Speditionen müssen das auf die Preise drauf ablegen können, was ihr gutes Recht ist, und der Endkunde muss das bezahlen. Das ist einfach richtig. Fakt. Ja, ja. Aber das ist ja das, was ich auch immer so oft erzähle, das wird nicht passieren, weil gerade in Deutschland und ja, ich weiß auch in vielen anderen Ländern, regiert Geiz ist geil. So, Das heißt, die Leute sind gar nicht, oder ich sage jetzt mal, der Endkunde ist gar nicht bereit, mehr zu zahlen für irgendwelche Produkte, damit andere Leute anständig bezahlt werden. Weißt du, was ich meine? Das ist sitzen jeden Morgen, und ich habe ja für einen Spediteur morgens früh Bäckereien beliefert, hier mit Wurstwaren und bla bla bla, also mit dem Kühler bin ich durch Köln gefahren, durch die Innenstadt und so. Jeden Morgen haben die Leute aber genug Geld, sich in den Bäcker zu setzen oder sich ihren Kaffee to go zu holen und bla bla bla. Also von da, die brauchen mir nicht kommen mit, die haben kein Geld. Ja, wenn du dir das mal anguckst, was für was die Leute Geld ausgeben, wo ist dann, da ist das Geld dann da. Ja, ja, genau. Das, ich sage als Beispiel immer, ja, einen dicken Weber-Grill im Garten, aber bei Lidl das Kilo Nackensteak für Kilo kaufen. Ne? Perfekt. Ja, Rainer, perfekt. Besser kann man es nicht sagen. Das ist halt echt so, ne? Und was willst du machen? Solange das in den Köpfen der meisten ist, wird sich das für uns auch nicht ändern. Und auch für viele andere nicht. Also, da ist ja nicht nur unsere LKW-Branche von betroffen, von diesem Geiz ist geil-Ding, sondern ganz, ganz viele. Ne? Ja, aber für die sind wir nun mal zuständig. Ja, genau, für die sind wir zuständig. Das sage ich auch immer, das ist die Branche, für die ich reden kann. Und genau. Weil viele kommen dann auch mit anderen Beispielen aus anderen Branchen an und so, ne? Ich sag, genau, da, ja, verstehe ich, aber ich sag, da kann ich nicht für reden. Weil ja, guck mal, jetzt zum Beispiel, die Pflegekräfte bekommen ja jetzt flächendeckend in Deutschland, und das ist das, was ich seit Jahren fordere, die Pflegekräfte haben jetzt alle, werden jetzt nach Tariflohn bezahlt. Ja, das ist auch richtig so. Und das wäre bei uns auch richtig so, weil dann, wenn wir nach Tariflohn bezahlt werden würden, würde das Gehalt des LKW-Fahrers auch vernünftig sein. Ja, genau. So, aber 3 von 4 Arbeitsverträgen oder 3,5 von 4 Arbeitsverträgen sind nun mal nicht nach Tarif. Nee. So, und das ist das Einzige, was ich fordere. Ich möchte, dass die LKW-Fahrer einfach nach Tariflohn entlohnt werden und die Überstunden, wie es halt im Tariflohn halt festgelegt ist, den auf einen Arbeitskonto niedergelegt werden. Entweder man kann es abfeiern oder man lässt es sich auszahlen. Und mehr verlange ich doch gar nicht. Richtig. Und der Witz ist einfach, Rainer, es ist einfach nur normal, wie jede andere Branche es hat. Ja, ich weiß. Sind wir doch mal ehrlich, es funktioniert doch in Deutschland nur deswegen, weil wir unterdrückt werden finanziell. Ja, klar. Nur deswegen funktioniert es doch. Und solange es immer noch Fahrer gibt, die das mit sich machen lassen, und das ist nun mal der Großteil, wird sich da auch nicht viel ändern. Der kleine Fahrer so kann ja auch nichts ändern. Nee. Aber ich würde mir zum Beispiel, das fällt mir jetzt gerade ein, ich würde es auch mal gern mehr sehen, zum Beispiel bei TikTok sehe ich ja auch viele LKW-Fahrer. Und dann haben die sich da auch, manchmal habe ich dann eins gesehen, wo die sich in der Wolle haben, wo der eine sagt, ja, die Auflieger fahren, die arbeiten nicht richtig, nur wer Gliederzug fährt, der kann richtig LKW fahren, und diesen Schwachsinnsbeef. Diese wirklich Schwachsinnsbeef, wenn derjenige das jetzt hört, das ist wirklich Schwachsinn, was ihr da erzählt bei TikTok. Ja, und was hat das für eine Außenwirkung? So, statt die Leute mal ihre Kraft da investieren, und wenn sie schon bei TikTok Videos machen und Reichweite haben, klärt doch mal über die Missstände in diesem Beruf auf alle. Ja, das Problem ist, gerade die TikToker, die Reichweite haben, die werden das nicht tun, weil damit können sie keine Klicks generieren und somit auch kein Geld. So, und da ist das Problem. Genau. Die können doch nicht immer kommen, wenn ich das immer so sehe, ja, mach mal, klär mal, habe ich auch ganz viele E-Mails und so ganz Kram. Da bin ich der Schuldige, weil ich dann nicht solche Videos mache und aufkläre und hinterher, sag mal, ich bin doch nicht der Papst der LKW-Fahrer. Also, ihr könnt doch alle selber Stuff ins Internet produzieren. Macht doch erstmal selber. Ja, genau. Und wenn du nur in der Instagram-Story und du hast 1000 Follower, ist doch scheißegal. Kläre auf, du wartest dir wieder 2 Stunden bei Lidl. Du musst selber abladen, du musst selber beladen. Du musst die Arbeit des Lagerpersonals machen. Jeder kann das, das ist sein Recht in der Demokratie, seine freie Meinung äußern. Und du darfst auch Lidl sagen, wenn es bei Lidl ist. Oder Rewe sagen, wenn es bei Rewe ist. Das darfst du. Ich habe meinen Anwalt damals gefragt bei so einer Situation, wenn du bei der Wahrheit bleibst, darfst du auch den Namen nennen. Ja, klar. So. Und du darfst auch sagen, dass Amazon dich dazu zwingt, in so einen scheiß kleinen Kabuff zu setzen, während dein LKW abgeladen wird und du darfst den LKW nicht mehr betreten, weil du einen Schlüssel abgeben musst. Ja, so. Dreimal. Das darfst du auch sagen, dass dieser Scheißkonzern, und das sage ich ganz offen, nur der einzige ist, der mir bekannt ist, wo du das machen musst. Ja, ich kenne das auch nur von Amazon. Ja, und es wäre aber so einfach, es gibt ja diese Teile, die sich zwischen die Reifen schieben, wenn die Rampe draufgelassen wird, dass du nicht wegkommst. Richtig. So, also, ist Amazon jetzt so arm, dass die sich das nicht leisten könnten? Ich glaube nicht. Nee. Die zahlen schließlich keine Steuern. Ich, ja, das ist so lächerlich, ne? Ja. Ich habe Dutrans damals gesagt, als meine Linie wegfiel, haben die gesagt, ja, bla bla. Und dann kam dieses Thema auf und da habe ich gesagt, ihr könnt euch irgendeine Linie da für mich aussuchen, aber wagt nicht, mich nach Amazon zu schicken. Ich sage euch das so, wie das ist. Mhm. Wenn ich da ankomme, ich gebe meinen Schlüssel nicht ab. Nee. Ist mir auch scheißegal, wenn die sagen Rufverbot oder bla, dann fahre ich wieder. Fahre ich vor die Tore und sage, dann überlegt euch, wie ihr das macht. Ich mache das nicht. Nee. Ich bin da jetzt der Billy Idol, ich bin jetzt der Rebell. Hat der Billy Idol nicht so ein Lied geschrieben? Ja, ich glaube ja. Ja, Rebel, irgendwie so. Das berühmteste von ihm, glaube ich. Nee, Rainer, ohne Spaß. Ich habe keinen Bock mehr, mir das gefallen zu lassen. Nee. Das ich bin ist so das. Frustriert. Ich bin so, ich sag das immer so, ich hoffe nicht mal, die Polizei kommt und klagt mich wieder an. Weil, ach so, das wollte ich noch erzählen. Witzig. Der Mann, der das Foto von mir haben wollte, also der mich da erkannt hat. Ja. Der hat mich nur erkannt, der ist Soldat. Mhm. Und der hat aber eine Lehre, der musste so eine Zusatzausbildung für Afghanistan machen. Übrigens, Afghanistan konnten einige Soldaten unsere Fahrzeuge nicht bewegen, weil die Abgasuntersuchung nicht durchgeführt wurde. Wusstest du das? Nee, das wusste ich auch nicht. Das ist... das wollte ich... Gut, dass mir das zum Schluss noch einfällt. Ey, es ist Tatsache. Die Bundeswehr hat es versäumt, HU und ASU bei manchen Fahrzeugen zu machen. Und er hat mir das bestätigt. Ich habe ihn gefragt, ob das stimmt. Er sagte, ja, wir durften nicht rausfahren. Hatten wir auch ein Fahrzeug hier, was damals hier der Wolf war, dieser Jeep, der heißt ja jetzt irgendwie an Dingo, glaube ich. Mhm. Der konnte mit dem Dingo nicht rausfahren, sagt er, weil die Abgasuntersuchung nicht durchgeführt wurde und die muss ja nach deutschen Standards gemacht werden vom TÜV. Mhm. Und da hatte der halt keine Plakette und deswegen durften sie nicht auf Streife fahren. Oh wow, das ist so das kannst du dir nicht ausdenken, peinlich, oder? Ist das peinlich? Die können nicht rausfahren, weil die keine Abgas... Als wenn das in Afghanistan jemand interessiert. Digga, da sind die Panzer damals, die alten Sowjetpanzer durch die Gegend gefahren. Wenn du die anmachst, hast du mehr verbraucht als dein Auto in einem Jahr. Ja. Aber die Deutschen fahren nicht raus, weil die AU nicht Plakette nicht drauf ist. Das ist so peinlich. Das ist typisch deutsch, ne? Da können es ist so peinlich. Ja. Und wie bin ich da jetzt drauf gekommen? Was wollte ich eigentlich erzählen? Du warst auf jeden Fall bei dem, der dich kennengelernt hat und Foto und Polizei. Genau, der kam über, der musste dann halt, dafür brauchte er eine mechanische Ausbildung oder so Grundkenntnisse und da war der bei Scania. Mhm. Und dadurch hatte er mich entdeckt und warte mal, was wollte ich da überhaupt sagen? Wo bin ich darauf gekommen? Ach, vielleicht fällt es mir das nächste Mal ein, aber es ist einfach so unangenehm. Ja. Es ist so unangenehm. Also. Wegen AU können die nicht auf Streife fahren. Aber ich wollte irgendwas anderes sagen, ey. Verdammt. Ich scholze schon wieder. Ich scholze. Mit der Polizei zu tun, glaube ich. Mit was? Mit der Polizei hatte das irgendwas zu tun. Ach so, genau. Ja, ich wollte gerade sagen, so, ich bin so frustriert, dass wenn die Polizei mich wieder, weil ich habe ihm das auch erzählt, weil er meinte, genau, jetzt habe ich es, danke Rainer. Er sagt, warum jagen die euch eigentlich wegen der Beleuchtung? Das sagt er zu mir. Ich habe mit ihm nicht drüber gesprochen. Mhm. Er hat so ein paar Videos von mir angeguckt und hat sich dann so keine Ahnung und bla bla und hat dann so andere Sachen und ist halt so ein bisschen in die Materie da so. Und die bei Scania in dieser Werkstatt, die haben ihm da wohl ein bisschen was erzählt. Da sagt er, mir ist das gar mit LKW-Fahren überhaupt, ich habe euch gar nicht auf dem Schirm. Und dann wurde mir das jetzt, da ich das da gemacht habe, wurde mir das mal ein bisschen erzählt, wie man euch F... jeden Tag. Ja. Das sagt er mir so, wirklich, ohne Spaß. Ich habe das nicht angefangen. Und dann sage ich, wieso, was wurde denn erzählt? Da sagt er, warum haben die ein Problem damit, wenn ihr mehr Beleuchtung am LKW habt? Das verstehe ich nicht, erklär mir das mal. Ich sage, das kann ich dir leider nicht erklären. Sagt er, warum denn nicht? Ich sage, weil es unsinnig ist von unserer Regierung und von der Polizei, die Exekutive ist. Ja. Sagt er, aber in Indien fahren doch diese Dinger, sind so beleuchtet, die kannst du vom Weltall erkennen. Das stimmt allerdings. Ich sage, ja, ich weiß. Und es gibt gar keine Statistik, dass Unfälle mehr passieren, weil man mehr beleuchtet ist. Gibt's ja nicht. Nee. Quatsch. Ja, aber sagt er, warum jagen die euch? Ihr sagt doch, das Bindeglied in jedem Land, ihr sorgt doch für Material, Abholung, Bringen und etc. So hat er in seinen Worten so erzählt. Da sage ich, ja, ich weiß. Ja, aber warum hassen die euch? Ich sage, nein, das ist einfach, für uns interessiert sich einfach niemand. Ja. Und deswegen macht man mit uns, was man will. Und dann sagt er, aber ich verstehe das nicht. Da sage ich zu ihm, pass mal auf, ich wurde zum Beispiel schon mal aus der morgens früh um drei auf einen überfüllten Rastplatz Harz rausgezogen auf der A7, weil ich vorne links rotes Kennzeichen habe, da steht Kai und auf der rechten Seite steht GTD und die leuchten rot. Mhm. Dann hat er mich rausgeholt und dann war das Erste, was der Polizist zu mir gesagt hat, was das hier für eine Puffbeleuchtung ist. Oh, da wäre ich schon raus gewesen bei dem Thema. Und dann habe ich gesagt, hä, was? Und dann hat er gesagt, was haben Sie denn in der Fahrschule gelernt? Welche Farben dürfen nach vorne leuchten und welche nach hinten? Ja. Sage ich, vorne weiß, hinten rot. Sagt er, sehen Sie, und diese Kennzeichen nach vorne leuchten rot. Also abbauen oder Sie bleiben hier stehen. Dann habe ich die abgebaut und habe ich weitergefahren. Ich wurde nicht mal nach dem Führerschein gefragt, nach meiner Fahrerkarte, gar nichts. Ja. Und dann durfte ich weiterfahren. Das sind die Probleme, die haben, weil wir leuchten. Also das ist unfassbar. Da bin ich mal gespannt, deswegen, wann ich das erste Mal rausgezogen werde wegen meinem pinken Rainer-Schild. Und der ganze Innenraum leuchtet auch pink. Bitte versprich mir eins, solltest du es mal zu Stern TV oder zu Lanz oder zu sonst irgendwo schaffen, bitte versprich mir eins, sprech das mal an. Ja, das auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Also ja, du bist bei der Bild, du bist ein Prominenter wie ich, Junge. Ja, der Artikel ist immer noch nicht gedruckt. Immer noch nicht. Er hat gesagt, das dauert eine Woche, sagt er. Das sind jetzt schon 2 Wochen. Ja, ja, das ist, da muss es, dieses Konzept, jetzt ist gerade die Queen gestorben. Ja. Das Thema haben wir ganz vergessen, aber gut, was wollen wir dazu sagen? Also ist schon krass, wie lange war die im Amt? 70 Jahre? Boah, sehr lange auf jeden Fall, ne? Ah, sehr, ist sehr krass. Lange. Ja, ihr ganzes Leben der Krone gewidmet, ab Zweiter Weltkrieg sozusagen. Ja. Ende Zweiter Weltkrieg. Nee, ja, jetzt kommt, dann hast du halt die Queen und das jetzt da, und dann hast du halt, es wird viel gescholzt und gehabeckt, bis dann der Druck wieder reinkommt, das dauert. Ja. Ja. Das, also, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ich eingeladen werde, da würde ich sogar zusagen. Oh. Ja, ich auch. Dann, vielleicht werden wir zusammen eingeladen. Guck mal, das kann ja auch passieren, ne? Ja, also auf jeden Fall sollten wir zusammen eingeladen werden. Ich mach's Maul sowieso auf, du kennst mich. Ja. Musst du es auch mal. Egal wer irgendwo, das gilt an alle, egal wer irgendwo von irgendeinem Fernsehsender, von irgendwo interviewt wird, irgendwas mit LKW fahren, bla bla bla, bitte sprecht auf jeden Fall immer über, wie man mit uns umgeht. Bitte. Es muss immer wieder gebetsmühlenartig, ich liebe diesen Satz, gebetsmühlenartig, muss es nach außen getragen werden. Muss. Ja. Finde ich auch. Wir sind am Ende, ne? Gute Idee. Ja, wir sind tatsächlich schon wieder am Ende. Ja, Mann. Aber der nächste Sonntag kommt, Kai. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, ich werde jetzt diese Folge tatsächlich bei Facebook in meinem Feed posten und in der nächsten Folge, wenn Kommentare da sind, werde ich drauf eingehen. Ja, da bin ich mal, ich bin mega gespannt und vielleicht meldet sich ja auch ein Herr Monte, ne, der dann bei uns mitfahren will. Natürlich auch gerne offstream und das glaube ich nicht, da kriegt er wieder Dünnpfiff, weil er auch so ungern irgendwo ist. Glaube ich, ne? Es hat sich ja bei ihm gebessert, ne? Das, also bei uns ist ja kein Problem. Wir haben ja überall abgeriegelte Gelände, ne? Kommt niemand an ihn ran. Ja, ja. Also von daher. Es sei denn, ich halte aller Tal und hole mir eine Bockwurst. Dann ist er am Arsch. Mein Gott. Also ich glaube, live weiß ich nicht, ob er das zulassen würde, weil ich glaube, dann wirst du so verfolgt. Ich glaube, das wird komplett nach hinten losgehen. Ja, ja, ich würde das live gar nicht machen. Ich würde es auch gar nicht vorher ankündigen. Also, weil das gibt nur Stress. Dann haben wir nachher eine Polizeieskorte. Genau. Also du darfst auf gar keinen, also das wäre nicht, aber ich bin mal gespannt, ob er drauf reagiert. Da sprechen wir im nächsten Podcast drüber, was ist aus diesem Video geworden. Aktuell hat es 1375 Aufrufe, denn steigend. Genau. 96,8% mag ich, also plus, also Daumen hoch Bewertung, 96,8. Mhm. Aber habe ich immer. Ja. Das hier unten hat 98,8, also krasser geht's gar nicht. Nee, ne? Guck mal, mein Kanal ist noch so klein, ich habe sogar Videos mit 100%. Hat einer geliked, zack, 100%. Das ist jede Politik. Du kannst das so gut dann verkaufen. Ja. Frag keiner den Nebensatz so, wie viel Likes gab es denn, sondern einfach, es sind 100% meiner Ansicht. Die Leute sind 100% meiner Ansicht. Aber ja, es war nur einer, der gedrückt hat. Alter, ich sehe dich in der Politik. Auf jeden Fall. Ich werde mein Bestes geben. Okay. Okay, der war wirklich gut. Tränen in den Augen. Oh, geil. Ja, Leute, schaltet nächsten Dings und danke für eure Spotify-Bewertung. Ihr könnt 5 Sterne geben, wenn ihr Bock drauf habt, ne? Genau. Immer 5 Sterne geben, auch wenn ihr keinen Bock habt. Ihr wisst das. Ja, oder wenn ihr keine 5 Sterne mehr habt, dann geht bei Mario, Super Mario rein und sammelt noch ein paar Sterne und gebt die uns dann mal Spotify-Kappi. Richtig. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine angenehme Arbeitswoche, einen guten Einstieg in die Arbeitswoche und ich würde sagen, wir hören uns dann nächsten Montag wieder, wenn es denn heißt, Kai und Rainer sabbeln wieder Blödsinn. Ne? Ja, auf jeden Fall. Schaltet das nächste Mal ein, ihr Lieben. Habt eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss zusammen.